entspricht auch so ein bisschen meiner Idee. Also ich hatte ja gestern auf der Veranstaltung angekündigt, dass wir uns eigentlich vorgenommen haben, sozusagen kleinere Impulsreferate sozusagen zu diesen einzelnen Teilen, Erkenntniskritik, Klassenmustern, Organisationsfragen zu machen. Aber vielleicht ist es sozusagen sinnvoller, sich erstmal also praktisch mit jeweils einem Schlüsseltext, sage ich mal, oder Schlüsselpassage zu diesen einzelnen Themenbereichen von Kral zu nähern und dann in der Diskussion sozusagen ergänzende Anmerkungen zu machen und Kategorien zu klären und so weiter, um das nicht voranzuschieben, weil dann möglicherweise wieder andere Begriffe eingeführt werden, die jetzt nicht von Kral direkt sind, aber trotzdem diskussionsbedürftig und Diskussionen deshalb möglicherweise sozusagen vom eigentlichen Kralschen, von der Kralschen Materie ein bisschen wieder abschweift. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir einfach direkt sozusagen unmittelbar einsteigen und uns diesem Problem der Erkenntniskritik nähern. Also ich meine, ich kann das nochmal, um diesen Einstieg sozusagen am Anfang jetzt vielleicht nicht ganz so abrupt zu machen, in zwei, drei Worten erklären, welchen Status das bei Kral einnimmt. Und also ich hatte ja gestern schon, also es ist nur, um das jetzt vielleicht fünf Minuten lang sozusagen so ein, als vielleicht doch als Impuls, ich muss es sich widersprechen. Ich dachte, eben war das ein, oder? Ja. Wir können auch nicht anfangen zu lesen. Weil ich, na, also vielleicht einmal die Notwendigkeit, also oder die, wieso wir jetzt überhaupt diese drei Blöcke sozusagen, also das. Ach so, ja, okay, also wenn gestern unser Referat sozusagen, das habe ich auch schon einmal erwähnt, beschäftigte sich gewissermaßen mit dem eher politisch-praktischen Kral, wenn man das mal so schematisch einteilen will, und sozusagen heute im Seminar geht es um seine theoretischen Erkenntnisse und Arbeiten. Und eins der drei Motive, das wir heute vorstellen können, also das der Erkenntniskritik, zieht sich halt auch durch Karls Werk, weil, wie ich ja gestern schon gesagt habe, er praktisch ein Theoretiker des subjektiven Faktors ist, wie sozusagen der übrige westliche Marxismus auch, und die Klärung der Kategorie des subjektiven Faktors auch bedeutet für ihn die Rolle des Bewusstseins sozusagen im Klassenkampf und der gesellschaftlichen Erkenntnis im Klassenkampf zu bestimmen. Und sozusagen in Anschluss an die Fetischanalyse im Marxischen Kapital geht Kral halt davon aus, dass Erkenntnis unter den Bedingungen einer Waren produzierenden Gesellschaft nicht spontan zustande kommt, sondern sich sozusagen erst mit einer Anstrengung des Begriffs praktisch zu sich selbst kommen kann, um Schleier der wahren Form praktisch zu durchbrechen. Und insofern arbeitet Kral halt sozusagen an einer Art von Kritik der Erkenntnis in der bürgerlichen Gesellschaft, weil er meint, dass diese Form der Erkenntnis auch gleichzeitig sozusagen gegenstandskonstitutiv ist. Also die Art und Weise, wie also das revolutionäre Subjekt, sage ich jetzt mal plakativ, die Welt wahrnimmt und erkennt, auch wiederum sozusagen determiniert oder mitbestimmt sozusagen die die Art und Weise sozusagen der Weltaneignung. Und genau, also das ist im Groben, würde ich mal sagen, die Begründung seiner Erkenntnis, Kritik, also sie geht oder Kral geht stark auf Kant zurück, weil Kant praktisch diese also symbolisch dafür steht, dass die Vernunft oder die Erkenntnis sich zunächst mal selbst misstrauen und vor sich selbst rechtfertigen muss, um überhaupt Gültigkeit beanspruchen zu können. Und Kant sozusagen als subjektiver Idealist ja angenommen hat, dass sich Welt sozusagen durch das Bewusstsein konstituiert und praktisch diese Idee, also so sehr sie auch sozusagen materialistisch und hegelianisch kritisiert und aufgehoben worden ist, trotzdem noch eine, wie soll ich sagen, eine Idee davon vermitteln kann, wie sich praktisch gesellschaftliche Erkenntnis konstituiert und wie die Art und Weise sozusagen der Weltwahrnehmung auch Weltaneignung bedeutet. Also es ist jetzt sozusagen noch stark in eigenen Worten, aber genau, ich würde vorschlagen, dass das sozusagen jetzt als ganz grobe Einladung ist, wir uns sozusagen jetzt anhand der Kralschen eigenen Kategorien sozusagen vergewissern, ob das alles so stimmt, was ich gesagt habe. Nee, oder ob er das vielleicht ganz anders geweiht hat. Also dafür ist dieser Text gedacht, der erste, Kritische Theorie und Praxis aus diesem Sammelband, Konstitution und Klassenkampf. Der beginnt als eine Auseinandersetzung mit Adorno, aber das ist hier sozusagen die erkenntniskritische Passage in diesem Text. Und ich weiß nicht, vielleicht lesen wir einfach rein, um da irgendwie fängt an zu lesen. Haben alle diesen Text bekommen? Ich habe eigentlich genügend Exemplare da kopiert. Ja, genau. Seite 331 ist. Nee, 200. Ach. Auf dem Dings 293 sieht man eine einzige Seitenzahl auf dem. Und es beginnt praktisch auf Seite 291 unten für die, die das Buch nachlesen wollen. Also mit einer Frage, die sich Erkenntnistheorie stellt. Okay. Vielleicht liest es einfach jemand vor und dann können wir danach dann anhand dieses Textes unmittelbar also Kategorien und Verständnisfragen und sozusagen klären und dann die Diskussion danach anschließen. Genau, und dann gucken, wie weit wir kommen, ob das jetzt auf große Interesse stößt oder ob das irgendwie eher nebensächlich ist und dann die ganze Zeit weitermachen, in dem Sinne, wie du das auch vorschlagst. Wie machen wir das? Also, ich lese einfach und abschnittsweise oder? Ja, ich fange einfach mal an. Seite oder keine Ahnung, nicht so ganz durch, zweieinhalb Seiten, finde ich so. Eine Frage, die sich erkenntnistheoretisch stellt, ist die, aus welcher geschichtlichen Position heraus die kritische Theorie Horkheimers und Adornos Metaphysik, neuere Ontologie und positivistischen Empirismus kritisiert. Und da würde ich zunächst einmal sagen, dass man einführen muss, dass es das theoretische Verdienst der kritischen Theorie ist, dass sie ganz anders als Lukács diese Frage thematisiert hat, gesellschaftliche Praxis im marxischen Sinn überhaupt als erkenntnistheoretische Konstitutionskategorie erfasst hat. Das heißt, gesellschaftliche Praxis ist gegenstandskonstitutive Praxis. Das ist zumindest als Programmatik in die kritische Theorie eingegangen. Und ich glaube allerdings, dass es in der Durchführung dieser Programmatik der erkenntnistheoretischen Bedeutung von gesellschaftlicher Praxis zum Teil misslungen ist. Bei Adorno hat sich diese Theorie der gesellschaftlichen Praxis als erkenntnistheoretisch konstitutiv, anders als bei Horkheimer in traditioneller und kritischer Theorie, wo es in einem wie auch immer äußerlichen Zusammenhang zur proletarischen Praxis der Befreiung gebracht wird, auf den Zusammenhang von Tauschverkehr, Ontologie und Positivismus konzentriert, wobei sowohl Ontologie und Positivismus im Hinblick auf die Identitätskategorie kritisiert wurden. Das heißt also, sowohl die ontologische Seinsidentität wie die positivistische Identität auf der Basis formaler Logik folgen der Rationalität des Tauschverkehrs. den Konstitutionsvorgang selber hat Adorno gerade in Anknüpfung an den berühmten Aufsatz von Durkheim im Hinblick auf den Zusammenhang der Klassifizierung logischer Kategorien und gesellschaftlicher Praxis nicht erklärt, sondern gewissermaßen immer nur darauf verwiesen, so in der Metakritik der Erkenntnistheorie, Gesellschaftliches gehe in die logischen Kategorien ein. Wobei dieses Eingehen die Rationalität des Tauschverkehrs ist. Also die Abstraktion von allen Besonderen und allen Gebrauchswerten. In der Ontologie, auch in der Heideggerschen, hat er die Hypostasierung des Zweiten zum Ersten aufgedeckt, wobei dieses Zweite wahrscheinlich doch die Zirkulationssphäre war. Und nicht umsonst vergleicht er in der negativen Dialektik die Heideggersche Ontologie mit einem gigantischen Kreditsystem. Das heißt, auf diese Weise hat er, wenn man mal so will, die Nietzscheanische Ontologiekritik mit der Marxischen Darstellung des Verhältnisses von Produktion und Zirkulation vermittelt. Erkenntnistheoretische Diskussionen, die sich auf dem Gipfel der philosophierenden Abstraktion bewegen, müssen immer gerade im Rahmen der kritischen Theorie mitliefern, welches ihr Stellenwert im Rahmen der gesellschaftlichen Praxis ist. Ich würde meinen, dass die konkrete Geschichte noch am ehesten bei Adorno in diesen erkenntnistheoretischen Abstraktionen durchscheint. Das heißt, wenn die kritische Theorie diese These aufgestellt hat, dass Erkenntnistheorie und die konkrete Philosophie der Geschichte, also die Theorie der Gesellschaft, unmittelbar eines Sein im Rahmen der Hegelschen Kantkritik ein... Das heißt, wenn die kritische Theorie diese These aufgestellt hat, dass Erkenntnistheorie und die konkrete Philosophie der Geschichte, also die Theorie der Gesellschaft, unmittelbar eines seien im Rahmen der Hegelschen Kantkritik, dann wird man wahrscheinlich zunächst sagen müssen, dass im Gegensatz etwa zur Leninschen materialistischen Erkenntnistheorie und ihren ontologischen Abbildrealismen, die einem gesellschaftlichen Zustand vorindustrieller und noch nicht durchkapitalisierter Art entsprechen, die Frage der konstitutiven erkenntnistheoretischen Rolle der gesellschaftlichen Praxis es überhaupt erst erlaubt, die Emanzipations- und Herrschaftskategorien, unter denen im Spätkapitalismus Gesamtgesellschaft zu beurteilen ist, einzusehen, nämlich die zweite Natur, Verdinglichung, Fetischisierung, also die gesamten Bewusstseinskategorien und damit die Frage zu stellen nach der Rolle der aktiven Subjektivität im Veränderungsprozess der Gesellschaft. Wie lange wollt ihr das jetzt nehmen? 294 oder wie? Ja, 294. Kannst du mich oder jetzt noch überreden? Ich meine, deshalb sind wir schon im Fluss, finde ich es ganz gut durchzuziehen, dann muss man eh einzelne Abschnitte nochmal durchgehen und Fragen von uns machen. Die erkenntniskritische Fragestellung ist mit einem revolutionstheoretischen Index behaftet, nämlich eben mit dem Index der Rolle von Spontaneität, Bewusstsein und Willen in der Veränderung, ohne dass Adorno dies immer explizit aufgewiesen hätte. Und da meine ich, dass die Ontologiekritik einen spätkapitalistischen Zustand auch anvisiert, in dem mit einer Gesellschaft, in der, wie Marcuse es ausgeführt hat, alle Kategorien der Dingwelt und der Substanzwelt um ihrer instrumentellen Operabilität willen funktionalisiert werden. Diese substanziellen Kategorien in Funktionskategorien transformiert werden und zugleich wieder in eine falsche Substanz hypostasiert werden, wie etwa im Heideggerschen Seinsbegriff. Das bedeutet einerseits eine Mythologisierung des Technikbegriffs selber, der darin enthalten ist, wie zweitens die positivistische Zerstreuung der Einzelwissenschaften und die sowohl soziologische wie methodologische Trennung von normativen Werturteilen und deskriptiven Existenzialurteilen, eine immanente Rationalisierung des Tauschverkehrs bei gleichzeitiger Blindheit gegen emanzipativen Fortschritt oder emanzipativen Regress darstellen. Das heißt also, dass diese gesamte erkenntniskritische Reflexion unmittelbar Fragen des gesellschaftlichen Fortschritts betrifft, und zum Zweiten, was das Wesentliche ist, die veränderte Rolle der Subjektivität in einem System hochzivilisierter Bedürfnisbefriedigung, das nicht mehr auf materiellem Elend, auch in seinen Krisensituationen basiert, feststellt. Das bedeutet, die neue Qualität festzustellen, die dieses System hat, das auf der Bewusstlosigkeit aller Beteiligten, um mit Engel zu reden, beruht. Die Erkenntnis von zweiter Natur, Verdinglichung und Fetischisierung, ist unmittelbar mit der Kritik an der Ontologie und am Positivismus verbunden. Und das war wahrscheinlich auch ihre inhaltlich-gesellschaftstheoretische Leistung, die dann überhaupt erst auch, möchte ich meinen, für die Studentenbewegung die Gesamtgesellschaft als Herrschaftstotalität durchschaubar machte. und die Identifikation von Formen der Unterdrückung, die auch Momente von Immaterialität aufnehmen, zu identifizieren. Im Hinblick auf den Begriff des Begriffs hat Adorno auf einer erkenntnistheoretischen Ebene explizit reproduziert, und mit der Kategorie der negativen Ontologie stellt es ja auch fest, was implizit in der marxischen Darstellungsweise angelegt ist. Begriff ist Identität. Als solche Identität ist sie von derselben logischen Struktur wie der Tauschverkehr. Das heißt, nominalistische Abstraktion vom Besonderen und doch zugleich daseinende Abstraktion. Adornos Theorie vom Begriff hat überhaupt erst wieder die Gesellschaft als eine kategorial verfasste durchschaubar gemacht, was etwa in den positivistischen Theorien, die die Gesellschaft als ein Feld unverbundener sozialer Tatsachen, aus denen das Begreifen gesellschaftlicher Beziehungen ausgemerzt ist, untergeht. Eine Frage taucht dann auf, die Habermas im Anschluss an Adorno, Horkheimer, Marcuse und Bloch gestellt hat. Wenn der Begriff von seiner Bildung her notwendig gebunden ist an die Identitätsstruktur der abstrakten Arbeit des Tauschverkehrs in der Warenproduktion und damit notwendig natürlich auch an die Unterdrückungs- und Ideologisierungsmomente, die darin eingehen, ob darin nicht ein utopisches, und zwar ein romantisch-utopisches Moment geschichtsphilosophisch eingeht, nämlich das der völlig neuen Technik und der völlig neuen Wissenschaft. In dem Zusammenhang wäre etwa auch das Versöhnungsmoment, das ja in das Verhältnis von Subjekt-Objekt bei Adorno eingeht, zu diskutieren. Das heißt, hier führt die Erkenntnistheorie über in die Frage der konkreten Utopie, auch geschichtsphilosophisch. Na, das ist eine schöne Einführung in ein Einführungsseminar. Da werden wir aber nicht mit fertig mehr. Kann noch besser werden. Also war der Fall halt, so war dieser für mich nur vorab, ne? Also mich als Oberschüler damals von 17 Jahren oder so, das war für mich nicht erreichbar. Also ich bin jetzt sogar stellenweise immer wieder mal abgehängt worden und so, ne? Hättest auch ein bisschen langsamer lesen können, für so einen Text, aber okay, also das ging uns damals so, dass wir deswegen zum Teil auf ML-Kurs gerieten, als junge Oberschüler, AUSS hieß das, so diese die kleinen Brüder vom SDS, und weil wir das war uns einfach zu hoch, zu philosophisch gesättigt und deswegen, das Problem ist vielleicht heute noch größer geworden, da in diesem philosophischen Fach Sprache ist, die vom deutschen Idealismus her terminologisch prägt, ist dazu überhaupt, also das noch zu vollziehen. Das ist also schon, sind schon Klimmzüge. Das muss man vorausschicken, wie geht man jetzt damit um? Das ist die Sprache des deutschen Idealismus und die hängt ja eben mit diesen Fragen Erkenntnis, Kritik, identisches Subjekt, Objekt und die Frage der Kategorie, was sie ausdrückt, ob sie eine Denkkategorie oder ob sie mehr als eine Denkkategorie ist, dieses Abbildungs- und Widerspiegelungsproblem halt hängt das zusammen, diese Sprache selbst da. So. Deswegen halte ich das für sinnvoll, die Klimmzüge zu versuchen, denen zu folgen, die man sich einführen lassen will. Ja gut, um das vielleicht ein bisschen zu rechtfertigen und zu erklären, weswegen wir auf diese Passage gekommen sind. Also das Problem ist, also das würde ich auch als Problem wahrnehmen, die Passagen, auf die ich mich gestern in meinem Referat gestützt habe, das waren noch sozusagen die allgemeinverständlicheren, aber sozusagen das ist der Tenor des ganzen Buches. Also ich meine, Kral hat da sozusagen, war der jetzt kein besonders didaktischer Typ oder so, der sich praktisch da vermittelt hat und bemüht hat, seine Kategorien irgendwie besonders verständlich zu machen. Und also am Schluss des gestrigen Referats habe ich ja auch sozusagen so implizit so ein bisschen anzudeuten versucht, inwiefern das nicht auch problematisch ist, wenn sozusagen dieser Gestus sozusagen des theoretischen Gurus oder so dermaßen unerreichbar sozusagen für die Zuhörer ist. Nichtsdestotrotz, also ist diese Passage tatsächlich eine der, also im Vergleich,

der Anomie-Forschung, also wie die Gesellschaft sozusagen aus dem Leim geht. Das hat sich ausgewachsen auch heute in der Soziologie, die Anomie-Forschung. Mhm. Wie heißen die? Diese Anomie-Forscher, Heidmeier und so, die Heidmeier heißt ja, glaube ich, Schule da. Die betreiben Anomie-Forschung. Wie geht, was hält, da gibt es Bücher, was hält die Gesellschaft zusammen, was treibt die Gesellschaft auseinander? Und da geht es immer darum, wie Disproportionalitäten einer immer bürgerlich gedachten Gesellschaft entstehen, wie die zu heilen und zu regulieren wären. Das ist eine Form der Regulationsschule. Es geht auf Durkheim zurück, ne, der vor Max Weber auch jüdisch-französischer bedeutender Denker, der Mitbegründer der Soziologie. Ich kann jetzt nicht so erschließen aus dem Kontext erstmal, was er jetzt an den Durkheim-Jianismus im Auge hat, der gerade der Adorno im Konstitutionsvorgang selber. Zweite Frage wäre auf Seite 293, die ich denke, die viele haben, ist nicht allen geläufig, was Hypostasierung bedeutet, könnte man kurz klären. Die Definition von Hypostase. Ja, Verdinglichung, also Lukaschen Sinne. Nee, also das ja praktisch sozusagen das Verhältnis zwischen Menschen als Verhältnis zwischen Sachen erscheint und also historisch entstanden und vergängliche Kategorien sozusagen fest und unveränderbar erscheinen. Also das ist, denke ich, also in dem Kontext wäre das sicher so stark zu verstehen, aber eigentlich heißt Hypostase einfach nur, dass eine Denkbestimmung, eine Denkkategorie zu einer Seinskategorie erklärt wird. Dass ein Denkding, eine gedachte Sache zu einer seienden Sache, zu einer materiell seienden Sache erklärt wird. Das ist eine Hypostasierung. Das hängt natürlich genau mit dem zusammen in der Zuspitzung, die es hier einsetzt als Fetischisierungsoperation des Denkens. Also bei dem ersten Absatz, ne? Das Ende, das besagt, dass eben dass Lukács zurückfällt, wogegen die Kritik, also zurückfällt bezüglich des Begreifens, dass gesellschaftliche Praxis zugleich auch erkenntnistheoretische Schlüsse, das heißt Wissen, ja, eben zulässt, also dass die damit, dass er das nicht erfasst hat, dass damit eben die Praxis dieser Erkenntnistheorie konstituiert. Ja? Das wird also quasi so von Kral dargelegt, als würde die Verkürzung, also sagen wir mal so, Lukács frühe Schriften sind zu Zeiten von Kral, in den 60er Jahren ist ja nur eben Geschichte und Klassenbewusstsein, worauf die sich stürzen mussten, weil sie ja auch nichts anderes hatten, außer ihren Koch, die Studenten, und eben quasi um das theoretisch zu füttern, was Adorno im Grunde ja nur eingesammelt hatte. Er hatte ja nur eigentlich nur rundum geklaut und die Leute zurückgestoßen. Also so ein Rätel ist ja Warenform, ist gleich Denkform. Ich weiß gar nicht, ob Adorno das begriffen hat. An ganz vielen Stellen halte ich den, aber das wäre jetzt ich will jetzt hier nicht denunziativ werden. Das Problem jedenfalls, was mir da erscheint, ist, dass eben die Würdigung, die eben liegt in der erkenntnistheoretischen Kritik an diesem Raunen, an dieser Seinslogik eines Protofaschisten, an dem Raunen von Heidegger und eben am Positivismus nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, was daran eben geleistet werden muss und auch nur mit der Waffe des Kantianismus eben da geleistet werden musste, nämlich was zu erkennen ist, das ist ja, also das ist das, aus meiner Sicht das Verdienst, ne, von Adorno und Horkheimer. So, dass eben jetzt quasi Erkenntnistheorie, die ja eine Verkürzung der Marx, also Erkenntnistheorie ist ja eine Auseinanderreißung, eine kategorale Auseinanderreißung des Prozesses, ist ja ein Stillstellen des Prozesses, ist ein Erkennenwollen dessen, was eben in Wirklichkeit im Fluss ist und was Kral ja auch am Schluss, nämlich dieses, also der Anfang und der Schluss ist deswegen auch gut, weil er am Schluss tatsächlich dann steht und von Kral positiv gesehen wird, dass der Begriff in der Marxischen Darstellung, dass der in Identität, dass der nominalistisch ist. Und das ist ja eine Verkürzung, selbstverständlich eine Verkürzung der Prozessualität und eben der Art und Weise, wie die Darstellung von Marx gerade im identisch werden, im Bestimmungsrundgang jeder Kategorie im Grunde schon die Negation, das nicht identische Moment entwickelt. Und dieses nicht, also ganze Kapital ist ja immer diese Übergänge. Quasi wird eben dargelegt, dass dieses Moment, was herausgearbeitet wird, nicht identisch ist. Wenn zum Beispiel herausgearbeitet wird der Gebrauchswert, ja, der Ware, dann wird deutlich, sofort schlägt dies um, die Kategorie Ware und Gebrauchswert beinhaltet schon per se, dass nämlich sie einen Tauschwert haben muss. Und das identische Moment des Gebrauchswert in der Ware ja gerade dann untergeordnet wird, ihrem Tauschwert. Und von daher ist das gerade keine Identitätsphilosophie, die Marxische. Und in der Wertformanalyse ist das noch extremer, das Umschlagen. Das nämlich aus etwas, was identisch ist zunächst, nämlich die Form eines Arbeitsprodukts, also ihre Wertform, dass die sich herausstellt an ein ganz vertracktes Ding, das eben sofort in die Nicht-Identität übergeht und eben dann sich weiter bis zum Widerspruch entwickelt, jetzt im Hegelschen Sinne. Und von daher sind das aus meiner Sicht sehr verkürzte, ist es eine sehr verkürzte Form zu glauben, dass eben dass die Marxische, der Marxische Begriff ein nominalistischer sei. Ja, das ist das Ende dessen, was wir jetzt gelesen haben. Sagt er das hier irgendwie? Dass ja, das ist recht explizit. Ist mir da, was sagt er? Das war der Marxische. Ja, das war der letzte Schluss. Ist, auf Seite 293 unten, im Hinblick auf den Begriff des Begriffs, hat Adorno auf einer erkenntnistheoretischen Ebene explizit reproduziert und mit der Kategorie der negativen Ontologie stellt er es ja auch fest, was implizit in der Marxischen Darstellungsweise angelegt ist. Doppelpunkt. Begriff ist Identität. Als solche Identität ist sie von derselben logischen Struktur wie der Tauschverkehr. Ich meine, jetzt wäre ich beim nächsten Problem. Ich möchte ein bisschen noch anmahnen, es gerät auf die schiefe Bahn des fachphilosophischen Fachdisputs zwischen drei Leuten. Vielleicht sollten wir das dann irgendwie schriftlich. Wir müssen uns überlegen, wie wir das von dieser Schiene, du bist witzig. Der Selbsteinführung sozusagen in diese. Es lohnt sich, wenn wir bei jedem Schritt, wo wir so ein Wort sagen wie Identitätslogik oder was weiß ich, kurz uns nochmal darüber verständigen, wie wir das einsetzen, was wir darunter verstehen. Das finde ich lohnt sich, das muss ja nicht ausufern. Also der Begriff der Identität, das heißt eben, irgendein Begriff wird entwickelt. Das heißt, ein Wort, was nicht nur als Wort da steht, nominalistisch, sondern zum Begreifen ist, das heißt, wirklich begriffen werden soll vom Kopf, wird eben entwickelt, was sind seine Bestimmungen. Das heißt eben zum Beispiel, ein Ding als Ware hat eben diese Gebrauchswertseite und dann hat die und die Eigenschaften. Ein Gebrauchswert hat eben für andere und so weiter. Es gibt ein Maß und einen Maßstab dafür und ein Gebrauchswert ist dafür da, dass er verbraucht werden kann und so weiter. So, und in dieser Bildung des Begriffes, der hat also dann mehrere Bestimmungen, ja, wenn der durchbestimmt ist, dann steht der nicht für sich da, sondern schwuppdiwupp ist er bei Marx, hat er schon genau, steht nämlich zum Schluss, in dieser Gesellschaft waren, dann kommt nämlich zuerst die überhistorische Dimension der Gebrauchswerte, dass alle Produkte jedweder Gesellschaftsformation, unabhängig von der Form der Gesellschaft, immer Gebrauchswerte sind und in der Formation des Kapitalismus sind sie zugleich Träger von Tauschwert. Das heißt, da kommt schon sofort in der Bestimmung des einen liegt schon sein ausschließender Gegensatz. Ja? Zu diesem Pol wechselt das dann dialektisch. Ja? So, und so treibt sich das ganze Kapital fort über drei Bände. im Grunde. Das heißt eben, wenn man Identität sagt, das heißt die Einheit von irgendetwas betont, eines Begriffes, ja, nämlich Gebrauchswert ist Gebrauchswert ist Gebrauchswert, oder hier in dem Falle entspricht dem Tauschverkehr, ne? Das wäre dann nämlich die nächste Falle aus meiner Sicht, aus meiner Kritik der Frankfurter Schule, aber das geht auch bis zur Kritik von Lukács mit dieser ganzen Verdinglichungsfrage. Vom frühen Lukács. Ja, vom frühen Lukács, immer vom frühen Lukács, nicht von seiner Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Da ist der Kantianismus so weit überwunden, dass er sie hegelig die Probleme also kann. Die Kante der Kralheit halt nicht, noch nicht. Bitte? Die Kante der Kralheit halt noch nicht. Die Kante der nicht. Was ja auch nur ein Arbeitsprogramm ist und nicht in dem, was uns hinterlassen wurde. Das war ja zeitgleich mit Krals Sachen, weil ja praktisch dieses Ontologieprojekt vom späten Lukács entstanden. Gut. Der zweite Dings, das war jetzt zu Identitätsphilosophie, ein gewisser Erklärungsversuch jetzt. Ne? Okay. Der zweite Punkt, ich denke, wir sollten uns erstmal an den Fragen halten und noch nicht so voll in die Kritik auch so reinsteigen. Wir wollen ja erstmal noch Fragen und Klärungen, sonst hängen wir den Rest Teil der Teilnehmerinnen einfach auch ab. Also, und da möchte ich jetzt mit dem Nominalismus, das war eigentlich mein Punkt, warum ich sage, wir sollten diese Klärungen jetzt auch sofort vornehmen. Was halt, also Nominalismus ist ja ein ganz komplizierter, verdrehter philosophischer Fachbegriff, Nominalismus und Realismus, meistens missverstanden. Wollen wir das vielleicht an der Stelle kurz klären? Was heißt Nominalismus überhaupt in der Philosophie, in der philosophischen Terminologie und wie wird es hier eingesetzt? Also, soll ich versuchen, ist das mir das gewünscht, das jetzt zu tun? Also, nur so ein Holzhammer, das eben aus der Scholastik, aus der scholastischen Dialektik kann man sagen, eine Vorform der Dialektik in der scholastischen Philosophie des Mittelalters, der Universalienstreit, ne, der hat diese Fragen aufgemacht, Universalia sunt nomina oder Universalia sunt realia, also die Kategorien sind universale Begriffe und oder Kategorien, ist auch nicht genau dasselbe, sind nur Zeichen. Das war die, muss mir da helfen, weil man da leicht ins Schleudern kommt, ja, das war die nominalistische Position. Nomina sind nur Namen, nur Zeichen. Ja. Das heißt, modern ausgedrückt, philosophisch, es sind nur Denkkategorien. Kategorien sind immer nur Denkkategorien. Sie spiegeln nichts Reales letztlich wider. Wir wissen nicht, ob und was sie an Realen, was ihnen real entspricht. Also es ist eine nicht abbildliche. Ein Nicht-Abbild, eine Anti-Abbildstheorie. Dieser. Eine idealistische. Habe ich das jetzt? Ich sage es mal andersrum. Mhm. Ja, also das muss man jetzt zusammen klar kriegen. Es ist eine sehr komplizierte Sache. Ich komme immer wieder ins Schleudern, muss immer wieder nachgucken. Universalia sunt realia, also die Kategorien sind reale. Das ist eigentlich der idealistische, würden wir sagen, Begriffsrealismus. Die Begriffe sind die Realität. Die Kategorien sind reale. Ja? Da wird das so kurz geschlossen. Das wäre sozusagen eine ganz extreme abbildrealistische Theorie, wie es Philosophie, wie es nennt. Meistens wird es natürlich anders verstanden, falsch gebraucht. Du bist Nominalist oder du bist Realist. Ja? In dem Sinn, da wird Nominalist als idealistischer Begriffsrealismus verstanden. Aber Nominalismus ist das eher materialistische. Es sind nur Ausdrücke, ich habe das vorhin falsch gesagt, es sind nur Ausdrücke von tatsächlichen realen Kategorien ja, in der Wirklichkeit, die dann über Vermittlungen im Gehirn der Menschen mimetisch reproduziert werden oder wiedergespiegelt oder abgebildet werden, wie immer man es dann ausdrücken will. Es ist ein großer Streit darum. Jedenfalls Nominalismus gehört philosophiegeschichtlich auf die Seite des Materialismus eher und Realismus gehört auf die Seite des Idealismus, als Begriffsrealismus. Die Begriffe sind die Realien. So, das muss man vorab sich klar machen, sonst verrutscht das immer wieder und dann versteht es genau andersrum. Und jetzt weise ich zum Beispiel hin, das ist auf unserer Website auch zitiert, eine schöne Stelle bei George Steiner über die Entstehung der Marxischen, so ein westlicher ja, Marxologe gewesen, der zeigt sehr hübsch, dass Marx genau eine Zwischenstellung immer hielt, eine Gratwanderung zwischen dem Nominalismus und den Begriffsrealismus gehalten hat. Und dass er immer auswich, so wie Hume und viele andere in der Philosophie, aber auch Kant, ja, sehr stark mit seiner Schieflage zu so einem halben Agnostizismus, könnte man sagen, das unerkennbare Ding an sich und so, aber man kann immer danach streben, mehr zu erkennen durch Rückbiegung der Erkenntnisvermögen auf sich selbst, die a priori Erkenntnisvermögen, also diese erkenntniskritische Position, erstmal die Erkenntnis und so, was kann ich überhaupt erkennen, was können wir wissen? Diese Leitfragen von Kant sind immer sozusagen zurückgebogen oder zurückgezügelt an an eine Nichterkennbarkeit des Dings an sich. Ja? Insofern ist Kant auch noch eher auf der idealistisch sagst du auch, Seite des, eher auf der Seite des Begriffs, nicht des Begriffsrealismus. Ich komme da auch schon direkt ins Schleudern, wo er hingehört. Es ist schwierig. Es gibt, jeder Philosoph ist eigentlich meistens da so ein Grenzfall, ein Übergangsphänomen. Marx hätte jedenfalls eine total geschickte Mitte gehalten in dieser erkenntnistheoretischen Frage, ja, zwischen Nominalismus und Realismus. So viel will ich jetzt hier nur mal gesagt haben zu dem Problem, was Nominalismus bedeutet, wenn Karl das einsetzt. Das versteht man da nämlich überhaupt nicht, sondern man versteht nur, was falsch ist. Ich würde da mal eher sozusagen, gerade in dieser Komplexität des Textes, würde ich eher die entgegengesetzte Meinung vertreten, dass wir gerade irgendwie so ein bisschen von den philosophischen Implikationen naiv absehen sollten und uns erstmal vielleicht auf die Grundaussage sozusagen des Textes versuchen zu konzentrieren, um nicht tatsächlich in Begriffsdiskussionen zu verschwinden. Und deswegen würde ich ganz gerne auf diese Identitätsfrage nochmal antworten. Also weil das ja schon der wesentliche, die Kernaussage dieses Textabschnittes von Kral ist hier meiner Meinung nach eben die, dass in dieser nominalistischen Einfrierung, also das heißt in der Einfrierung des Prozesses, der natürlich immer eine Dialektik von Identität und Nicht-Identität beinhaltet, dass genau dieser Aspekt hier das ist, was Kral interessiert, nämlich das Rückbrechen der reinen Philosophie oder sozusagen der Bezug auf die Praxis und der in dem Sinne den Umgang mit den Begriffen zu ermöglichen, und das geht eben nur, wenn man die Begriffe tatsächlich, wie er das hier sozusagen auch dann der kritischen Theorie sozusagen als Verdienst anrechnet, sozusagen erstmal wieder eine kategoriale Verfasstheit, also sich selber wieder ein Begriffsinstrumentarium herstellt, mit dem man überhaupt arbeiten kann, ohne dass man im Exzess der Dialektik sozusagen sich verliert und tatsächlich keinen Ansatz mehr für eine Umsetzung in der Praxis findet. Und ich habe es jetzt auch wieder wirr formuliert. Also mir geht es darum, dass es gerade hier Identität und Nicht-Identität, die Dialektik versucht bewusst, wird den Schwerpunkt eben gerade darauf zu legen, dass in der Bewegung, die auch von Krallen nicht bestritten wird, sozusagen, aber ja auch immer eine Konstitution, eine relative Konstitution im Moment sozusagen erreicht wird. Und das ist die Konstitution des Augenblicks, und im Augenblick findet die Praxis statt. Also dass in dieser Konstitution der Jetzt-Ebene Praxis stattfindet, und in der Jetzt-Ebene frieren Begriffe zu Identitäten ein. Und das ist sozusagen, das ist die Kernaussage in diesem Abschnitt und letztendlich auch der ganzen Kralschen Erkenntniskritik, sich sozusagen mit der Analysekraft sich nicht so weit sozusagen dialektische Bewegungs- oder Begriffslosigkeit aufzulösen, sondern immer mit der Zielsetzung auf Umsetzung tatsächlich auch philosophische oder analytische Diskussionen sozusagen zu führen. Und ich weiß nicht jetzt, ja. Also nochmal ganz kurz, also deswegen ist auch das meiner Meinung nach kein falsches Marx-Verständnis, weil er auch da explizit ja auf die marxische Darstellungsweise eingeht und nicht sagt, dass Marx jetzt Nominalist wäre, sondern auch hier wieder eine Differenzierung tatsächlich vornimmt, wo Marx tatsächlich auch in der Darstellungsweise ja gerade um etwas darstellen zu können, tatsächlich auch eine kategoriale Verfasstheit wieder sozusagen einfach zeichnen muss. Und das ist dann auch wieder die, also die relative Identität, also ne, eine relative Konstitution tatsächlich zu beschreiben. Und die, in dieser ganzen Identitätsdiskussion ist meiner Meinung nach, wird vernachlässigt und eben, das wird hier bei Kral eben nicht gemacht, das Moment, dass in der Bewegung eben auch die relative Konstitution eben beinhaltet ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, was ich sagen wollte. Man muss jetzt mal ein Gleichgewicht finden. Nicht, dass es du oder ich oder ja, ich, der sofort wieder reingeht. Ja. Ich hätte natürlich haufenweise das andere zu sagen, aber das finde ich gut jetzt. Vielleicht sollte man es lernen. Wir können ja ausmachen, dass wir uns da auch schriftlich weiter auseinandersetzen drüber. Ja. Also an so Stellen. Weil hier 3-4 Punkte sind, wo ich die Verkürzung der Frankfurter Schule insgesamt sehe. Man muss auch dazu sagen, du hast das auch vorhin erwähnt, diese Sohn-Redel-Bezug. Also du hast vor allem auch erwähnt, nicht? Man müsste mal den Brief von Adorno auf einer unserer Websites verfügbar machen, nur so eine halbe Seite oder so, den Brief, den er an Sohn-Redel mal schrieb, dass er, Adorno, ihm den Sohn-Redel in dieser Sache, dem Begreifen der wahren Form, dass es so ein Kick für ihn, den Adorno war, dass er dem Sohn-Redel praktisch alles verdankt und so, und dann die Worte von Sohn-Redel dazu, das schreibt er mir, das hat er dann später rausgelassen, aber nach draußen hat er das rausgehängt, er Adorno wäre auf den Trichter gekommen, mit dieser Identität von wahren Form und Denkform. Dass wir aber genau das verstehen, wir haben es in unserem Adorno-Seminar, Adorno und die Wertkritik auch eben vorgenommen, diesen Brief, der sehr aufschlussreich für diesen Bezug ist, den er hier sozusagen auf dieses, ja, den er beschwört, wollte ich sagen, also den er hier anführt, ne, der Kral, dass Adorno ja diese Denkform, Warenform, Identität sozusagen entdeckt hätte oder scharf gemacht hätte. Aber das ist alles nicht auf Adornos Mist gewachsen, das muss man ganz scharf sehen. Adorno selbst sagt und schreibt so ein Redel, das habe ich von dir und nur von dir so ein Redel, das war für mich eine Revolution im Denken, diese Identität von Warenform und Denkform. Und das ist ein Problem, diese Identität zu sehr kurz zu schließen. Darauf will ich hinaus, darauf verstehe ich auch, willst du auch, kennen, ja, haben wir unsere Diskussion. Genau, das ist ein Problem und für mich ist nur interessant, wie geht es Kral mit diesem Problem eines Kurzschließens von Denkform und Warenform? Ich sage immer so, des Zusammenklatschens, ja, Denkform ist Warenform und Warenform ist Denkform, deswegen kommst du aus dem gar nicht raus, denn wie willst du denn ein Sein des Tauschprinzips, wie Adorno sagen würde, ja? Wie willst du denn das falsche Sein des Tauschprinzips durch ein falsches Bewusstsein, das dir genau identisch entspricht im Großen und Ganzen, ja? Wie willst du denn da aus dieses Sein revolutionär aufheben? Das geht ja dann gar nicht. Und das ist ja dann dieser Verblendungszusammenhang im Tauschprinzip selbst, das sich durch wertvolle Gesellschaftung geschichtlich durchgesetzt hätte, ist der Verblendungszusammenhang unweigerlich ausweglos konstituiert und du suchst dann eben nach winzigen Ritzen und erspürst das dann am Klavier oder so, der Hermetik des Schreis, der unverständlichen Kunst und so weiter. Auch okay, das zu tun, ja, aber nur da kannst du dann vielleicht einen Ausweg in der Ausweglosigkeit, die du schon festgestellt hast durch so eine Begrifflichkeit von Identität, ja, finden. Das ist ein großes Problem und Kral, denke ich, versucht hier gerade aus diesem Teufelskreis genau auszubrechen. Nur, wie gelingt ihm das mit seinem Adorno-Bezug hier? Ne? Kommt er da raus oder kommt er nicht raus? Und wie versucht er rauszukommen? Das ist das Spannende hier an diesem Text. Und dann sind eben Sachen, oder nur ein Hinweis noch in dem Zusammenhang, das Spannende an dieser Seite 292, unten 293, oben etwa, wie er da, das, was er als Leninschen, das wäre eine weitere Frage, auch kurz zur Erklärung, er wirft das im Gegensatz etwa zur Leninschen materialistischen Erkenntnistheorie und ihren ontologischen Abbildungsrealismen. Was heißt das? Es ist, wir müssen uns kurz darüber verständigen, was damit gemeint ist, wie es mit diesen, ich bin kein Anhänger der Leninschen Ontologie, Lenin hat sich selbst in Empirokritizismus Arbeit, seinen philosophischen Hauptwerk für die Öffentlichkeit hat er sich als Laie in der Philosophie bezeichnet und so. Lukács hat sich dann auch immer wieder auf Lenin bezogen und hat aber auch das sozusagen zurechtgerückt. Pannekoek, das ist Pannekoeks These hier. Pannekoek in seinem hervorragenden Büchlein unter einem Pseudonym, ich weiß nicht mehr, so ein Pseudonym, Lenin als Philosoph, ja, hat er genau diese These auch vertreten, die Karl hier vertritt, nämlich Lenin ist also sozusagen einer, der in den russischen Verhältnissen erstmal einen ganz naiven gegen diesen orthodoxen Kosmos des russischen, der russischen Religiosität und Idealismus, pipapo, ja, erstmal überhaupt das machen muss, nachholend machen muss in der Philosophie, was Kant für den Westen geleistet hat. Und der, Quatsch. Er leistet nach dieser These Pannekoeks das gar nicht. Ja, jetzt nur mal ganz häufig, Pannekoek meint, Lenin hat noch nicht mal die Erkenntniskritik von Kant erreicht. Sondern Lenin macht so einen ganz holzhammerhaften, die Pfaffen und so weiter, die betrügen euch. Also so, jetzt mal etwas überzogen, Lenin ist nicht so primitiv. Aber in der Richtung, er hätte noch nicht mal eine Erkenntniskritik auf der Höhe Kants erreicht. Das muss für die russischen Verhältnisse erst geleistet werden. Und das wäre dann in diesem Abbildrealismus, das wäre dann eben in dem Sinne Begriffsrealismus, ja, im alten philosophischen Sinne, wäre Lenin da sozusagen drin stecken geblieben und damit ja der ganze Leninismus und ML-Denke und so. Das ist Pannekoeks kluge These, aber Pannekoek argumentiert in dieser sehr gut lesbaren, die Rätekommunisten schreiben immer sehr gut lesbar und klar und einfach wie die Arbeiter, weil sie sagen, die Arbeiter müssen sich selber verständigen und können nicht da irgendwie von oben, von orthodoxen Intellektuellen da sich belehren lassen, das brauchen die nicht, das dürfen die nicht, sondern die Arbeiter müssen sich selbst, deswegen schreiben die sehr klar, diese Rätekommunisten, und Pannekoek legt sehr klar lesbar dar, von einem kantianischen Standpunkt, ja, was seiner Meinung nach die Kurzatmigkeit des Abbildrealismus und der Ontologie von Lenin sozusagen ist, Denkkategorien und Seinskategorien einfach abbildlich in so eine Mechanik zu bringen, ein mechanisches Verhältnis. Ja. Das hängt damit zusammen, wie, das wäre eine weitere Frage nach der Klärung, was heißt hier ontologischer Abbildrealismus, was heißt hier Lenin-materialistische Erkenntnistheorie, natürlich ein Streitpunkt müsste das jetzt werden, auch kurz zwischen uns, ob Lenin da nicht viel mehr leistet und so. Dann aber die Frage mit dem, was du als Ideologiekritik, wie du Ideologiekritik gekennzeichnet hast, hängt damit zusammen. Ne? Du hast Ideologiekritik mir zu sehr gelabelt als, das ist ja, also sich begnügen mit reiner Ideologiekritik, so hast du gesagt, heißt sich stets bloß die Idee zu denunzieren versuchen, wie sich blamiert am unmittelbaren Interesse. Nicht? Und ich denke, dass Ideologiekritik und auch der Ideologiebegriff bei Marx weiter ist und dass Ideologiekritik nicht nur dieses, also dass man das Kind mit dem Bart ausschüttet, wenn man Ideologiekritik so labelt, sie sei nur bloß dieses unmittelbare Vergleichen, ja, wie ist das gesellschaftliche Sein und wie ist jetzt dieses falsche Bewusstsein, sondern da werden gerade die Vermittlungen ausgeschaltet, die ja vielfach ausgeschaltet werden, aber das ist nicht, Ideologiekritik kann auch anders sein. Ich würde sie nicht so runtermachen, die Ideologiekritik. Das hängt mit diesem Problem des Abbildverhältnisses, des Abbildrealismus zusammen. Es ist immer die Frage der Vermittlungen zwischen den Seinskategorien in dem marxischen Sinne, um das jetzt mal sozusagen Katze aus dem Sack zu lassen, diese marxische Auffassung der Kategorien zwischen Nominalismus und Realismus ist, die Kategorien sind immer der Ausdruck, der Denkausdruck von Existenzbestimmungen und Daseinsformen. Also Seinszusammenhänge. Die werden als Kategorien im Denken der Menschen im Kopf, Marx sagt, gerade am Fetischkapitel wieder gespiegelt. Im Fetischbegriff, im Kern des Fetischismus, der Fetischismus-Bestimmung bei Marx, also man könnte sagen Definition, ist die Spiegelmetapher. Also nicht einfach so Widerspiegelung rausschmeißen, das bringt es auch nicht, sondern die Vermittlung, wie verkehrt und seitenverkehrt und verzerrt und so weiter, ideell, ideologisch wiedergespiegelt wird. Das kommt dem Fetischismus-Problem und dem Problem der Identität und Nicht-Identität von Denken und Sein auf die Schliche. So wäre jetzt mal meine These, ein bisschen zu entzerren und von diesen mechanischen Labels, die man sozusagen auf die bisherigen Anstrengungen von Ideologiekritik projiziert und die dann damit abfertigt und sagt, so, das ist Ontologie, so, das ist Abbildrealismus, so, das ist Widerspiegelungstheorie, weg damit. Und dann hängt man plötzlich in einer ganz viel primitiveren Gleichschaltung, nämlich von Warenform und Denkform oder so. Das bringt auch nichts. Das wäre so meine Diskussionsrichtung, die ich hier empfehlen würde bei den Klärungen solcher Begriffe. Zu dem Aspekt mit dem Lenin, also das verstehe ich überhaupt nicht, was der hier schreibt. Soweit ich das Werk im Materialismus und Empirismus kenne, hat er genau den marxischen Materialismus verteidigt in dem Buch und praktisch weiterentwickelt in der Auseinandersetzung mit damaligen Philosophen. Also das hat auch jetzt, ich verstehe auch nicht, wieso diese Philosophie nur einem gesellschaftlichen Zustand vorindustrieller und nicht durchkapitalisierter Art entsprach. Also meiner Meinung nach sind das so sehr wichtige so philosophische oder Grundbegriffe und Einsichten, also des Materialismus selber, die er da vorgebracht hat. Also ich sehe da überhaupt keinen Gegensatz zu dem marxischen Materialismus, sondern eher eine Erweiterung oder eine Verdeutlichung. Ja, wer möchte ihn an die Seite springen? Also ich will jetzt nicht mehr das tun. Ich finde auch, dass die Richtung kleiner Kritik da schon stimmt. Man muss genau gucken, was leistet Lenin bei seinem richtigen marx-ontologischen, aber also historisch, materialistisch, ja, genetisch-ontologischen Ansatz in dem späteren Ontologiebegriff von Lukács etwa. Was leistet da Lenin um 1905 oder was er das Buch geschrieben hat, in vollem Bezug auf Leonard Sharsky, um diese Empirokritisisten Ernst Mach und so, als auch, ja, auch sehr, also er hat sich ja schon sehr darauf eingelassen, auf Kant und auf dann die extremen Subjektivisten von Bischof Berkeley her, ne, um ein richtiges Verhältnis herzustellen, ein richtiges in dem Sinne der Proportionen, der Vermittlungen, der Vermittlungsketten zwischen gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein der Menschen in Bezug auf moderne Sachen. Also ich fand Pannekoeks These, die hier genau fast wörtlich reproduziert wird, auch mit den vorindustriellen Verhältnissen, die hat was. Aber jetzt muss man auch genau hingucken, was hat sie und was hat sie, also wo geht Lenin da genau weiter? Denn Lenin war ein Westler. Lenin war einer, der sich immer mit seinem ganzen Denken und seiner ganzen Anstrengung immer auf den Westen als Modell sozusagen bezog, auch gerade im Denken. Und es ist nicht so einfach zu sagen, wie gerade das hier sagt, nur halt die mechanische Denkweise ist, glaube ich, bei den Leninisten eklatant, ja, aber bei Lenin noch am wenigsten so. Ist ja auch schwierig, also gerade die 60er Jahre, also viele haben ja zwischen Lenin und dem Marxismus-Leninismus auch eine viel zu engen Identität gezogen, ne? Aber ich finde das Ganze hier, das ist so, hier sind wirklich viele dieser Hämmer drin, die also auch philosophiegeschichtlich bei Marcuse zum Beispiel hier der Übergang von der Substantialität zur Funktion, das ist ja ein, ich meine, das ist die Marburger Schule, das ist eben Ernst Cassirers zentrale Arbeit um eventuellen aufkommenden Hegelianismus eben zu endgültig aus dem Felde zu räumen und damit, also die Kategorie der Substanz ist eben nicht nur bei Marx irgendwie an einigen Stellen gebraucht, sondern seine Seinslehre, ich sag mal, ja, seine ontologische Dimension, seine Geschichte, also er könnte auch gar nicht die bestimmte Negation Marx ist eben keineswegs, wie auch Reinecke schreibt, nur eine Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, sondern es an jeder Ecke und Kante des Kapitals ist die bestimmte Negation. Nicht, steht nicht ein Quark, es könnte so sein, utopisch oder so. Es ist eine ganz bestimmte Negation. Die gesamte Ökonomie des Kapitalismus wird formbestimmt aufgehoben für die kommunistische Periode. Es gibt kein einziges wichtiges Moment, das nicht aufgehoben wird im Kapital. So, das heißt also, die Formanalyse des Kapitals ist viel mehr. Sie zeigt die historische Schranke und die historische Vergänglichkeit samt der bestimmten Negation, wie eben die kommunistische Gesellschaft sich ökonomisch organisieren muss. Ja, und so wird es ja auch in der Kritik des Gotha-Programms nochmal hervorgerufen. So, und wenn du da den Substanzbegriff, wenn man den wegfegt und in der Funktion aufzuheben versucht, dann ist damit eben ein tierisches Problem, weil dann ist das zwar erkenntnistheoretisch korrekt, weil natürlich Substanz kein Begriff ist, der erkenntnistheoretisch sehr viel Sinn ergibt. Ne? Was kann man schon über Substanz sagen? Manche verstehen darunter eben irgendwas Starres oder irgendwas Festes oder Mystisches. So, was Mystisches, was nicht eben begriffen werden kann als philosophischen Begriff. In der späten Ontologie bei Lukács finde ich es gut, den Versuch der Aufhebung zu machen. Also aufheben heißt immer, dass so etwas wie zum Beispiel Substanz versucht wird, den Inhalt noch zu retten, ja, und auf eine höhere Ebene zu heben und die Form zu zertrümmern. Und bei Lukács wird eben quasi Form und Substanz ist als Dialektik, die Substanz als das Beharrende im Wandel genommen, wo dann die Form eben das ist, was eben quasi die Formationswechsel sind von der Urgesellschaft bis zum Kommunismus. Und dieser Substanzbegriff hat aus meiner Sicht, wenn man den einfach wegtut und durch Funktion ersetzt, ist man zwar kapitalistisch weiter, aber damit wird nicht die Kategorie der Arbeit wirklich mehr erfassbar, weil sie dann nur noch als Funktion, die Arbeit wird dann nur noch als Funktion in der gesellschaftlichen und betrieblichen Arbeitsteilung genommen und so weiter, eben als eben reduziert auf ihre Funktion der Wertbildung, als sagen wir mal auf die abstrakte Arbeit oder so. Und damit ist eben meines Erachtens gar nichts, auch nichts gewonnen. Das ist also auch einer der Punkte, wo man länger drauf eingehen müsste, wo man sich auch auseinandersetzen muss noch, also wo es nötig ist. Das war auf Seite. Und dann würde ich auch noch... Es gibt doch bei Karl gerade auch die Stellen, wo er den Gebrauchswert und Arbeitskraft im Sinne des Gebrauchswerts eben als Negation, auf die das Kapital aber auch eben ständig angewiesen ist, rausstellt. Ja. Das klingt jetzt so, als würde er das gar nicht, oder? Nee. Als würde er das so überbügeln irgendwie. Ich habe ja nicht den ganzen Kral jetzt gemeint. Ich habe ja nur die gemeinte Stelle, wo es in der Herbert Marcuse, in der, also das ist auf Seite 293, ja, da steht relativ so. Also hier steht, und da meine ich, dass die Ontologiekritik, also eine Kritik eines Zusammen, also quasi eine Ontologiekritik ist immer eine Kritik, die sagt, hier mit eurem Vorgriff oder mit eurer Vorstellung von einer Totalität, von einem Gesamtprozess, der prozessierend ist und den zu bestimmen, als eine Lehre des Seins, das ist eine Hybris oder das ist eine Metaphysik, ja, weil das nicht in der kritischen Kritik nicht leistbar ist, also im Kantianismus. Was können wir erkennen? Da können wir nur einzelne Dinge erkennen, die Einzelwissenschaften, aber sie als Ganzes zusammenzuführen, wird dann schon als Hybris dargestellt, in ihrer Wechselwirkung, als Totalität. Und das ist ja in der Ontologiekritik mit drin, jetzt nicht an Heidegger, ja, aber allgemein einer Ontologiekritik. Und da steht eben einen spätkapitalistischen Zustand auch anvisiert, in dem mit einer Gesellschaft, in der, wie Marcuse es ausgeführt hat, alle Kategorien der Dingwelt und der Substanzwelt um ihrer instrumentellen Operabilität willen funktionalisiert werden, diese substanziellen Kategorien in Funktionskategorien transformiert werden und zugleich wieder in eine falsche Substanz stasiert werden, wie etwa im Heideggerchen und so weiter. So, das heißt, die Kritik kann sich ja nicht darauf beziehen, dass er doch, also meine Kritik jetzt, ne, dass er Herbert Marcuse da bringt und das zu Recht konstatiert, sondern an der Stelle müsste diese Kritik, wenn es um Erkenntniskritik geht, ne, müsste ja da den Substanzbegriff auch weiterverfolgen. Und das das eher an die jetzt von mir liegen. Wenn das. Also es wird so getan, als wird, na gut, es gab auch. Ich mache zunächst, ich mache mal Schluss, ich kann jetzt dann auch weiter. Das ist alles zu spezifisch. Jedenfalls noch der dritte Punkt. Das Problem der gesamten kritischen Theorie ist, dass sie die kantianische Schwäche von Lukács, nämlich das Verdinglichung vom frühen Lukács, dass eben dass sie eine schlechte Identität hergestellt haben zwischen Entäußerung und Verdinglichung. Also das hat bei Lukács mit im Grunde Vergegenständlichung. Ja, Vergegenständlichung, genau. Das führt ja auch zu einem Arbeitsbegriff, der ja auch im Grunde fast wie Hegel. Der Weltgeist ist im Kopf und der bewegt dann den Arm. Das ist eben die Kategorie der Arbeit. Die ist auch überlastet vom vorgängigen Denken. Und nicht eben materialistisch, dass das Denken der Reflex auf die Praxis ist und dann quasi erst wieder auf das Tun wirkt, sondern als wäre, da fängt er eben auch kantianisch an, Adorno. Und da finde ich es eben eine schlechte, also sagen wir mal so, der Tauschverkehr ist eben, der findet nur in der Zirkulationsebene statt. Das heißt, wenn jetzt das Denken und die Warenform und der Begriff genau die Identität haben vom Tauschverkehr, wie das dann zum Schluss da steht, ja, dann besteht die Gefahr, dass natürlich das Kapitalverhältnis gar nicht begriffen wird, weil eben das die kapitalistische Ware ist. Und da ist eben viel mehr drin, ja, als in diesem Tauschverkehr der Zirkulation, wo ja auch die einfache Warenproduktion oder einfache Warenzirkulation zugehört. Und Lukács hat eben das Problem auch, dass er damals nicht erkennt, dass er die einfache Ware der Kleinproduzenten, die dann tauschen auf dem Markt, dass er den Fetischismus nicht eben problematisiert im Verhältnis zur, also dass quasi dann eine Flanke ist, die auf jeden Fall Adorno die Frankfurter Schule, eine Verkürzung auf den Warentausch, weil es ja eben eine Kapitalproduktion ist und die ist ja viel mehr, die hat ja den Fetisch, die höchste Ausformung ist ja eben G/G', das zinstragende Kapital und nicht diese einfache Warenproduktion, wobei Marx an einigen Stellen gesagt hat, dass ja da vorkapitalistisch diese Welt noch relativ einfacher durchschaubar, obwohl Geld und Ware als Kategorien schon da sind. Aber sie sind ja noch nicht ausgeprägt. Das erleben wir ja, also die islamischen Länder und ihr Bazar ist ja ein Ausdruck des arabischen Riffs gewesen, wo gehandelt werden muss, weil eben viele individuelle Tauschwerte erzeugt werden und das Wertgesetz der großen Produktion sich nicht durchsetzt, historisch, sondern immer noch gehandelt werden muss, weil eben das eine Dorf die Sandalen, also heute ist natürlich das auch verschwunden, aber trotzdem, das eine Dorf hat für die Sandalen eben länger gebraucht als ein anderes Dorf in einer anderen Gegend. Und immer muss gefeilscht werden, um den individuellen Wert feilschen die Produzenten in dieser einfachen Warenproduktion. Aber sollten wir jetzt kurz mal eine Pause machen? Es ist schon, also wenn man hier so reinkommt, dann ist dann ganz stets die Luft und so, nur so 5 Minuten oder so vielleicht. Ja. Damit wir auch wirklich lüften können, dann sehen, wie wir trotzdem können. Aber auch von der Edelwitz unglücklich, von der Ebene, diese fachphilosophischen Name-Dropping, sehr große Theorien, die da so anreißen. Wenn ich das gewusst hätte vorher, das wäre das Problem von Kreis selbst. Ja, nur wie können wir das. Aber können wir auch im Nachhinein holen, dass hier alle einfach mit dem Ganze. Also das sozusagen rauf, nicht runter, sondern rauf transformieren, eine etwas konkretere, also aus dieser vernünftigen, notwendigen Abstraktheit noch ein bisschen fasslicher das Leben rauf transformieren, das werden wir versuchen werden. Also ich bin da ein bisschen unglücklich im Moment, wie das jetzt angefangen hat. Es war kein so besonders guter Anfang, aber der Schwierigkeit geschuldet ist kein Vorwurf. Der Schwierigkeit geschuldet ist, die Frage uns da einfach... Ja, der Text ist ein Hammer natürlich. Ist ein wundervoller Text, also ich finde ihn wundervoll geeignet, auch gleich so... meine das ja nicht negativ, sondern ich meine, wie will man darauf antworten, ja, als auf dieser Ebene im Grunde? Ja. Aber wir sollten versuchen, eben das jetzt nochmal sehr behutsam, vielleicht doch noch mehr an, also nochmal, wie benutzt er Brustphasierung auf Seiten 292 und wollte auch zum Beispiel stellen. Bei Marx nennt sich ja auch nicht der Fetisch, H-Termin, die einfach total Fachterminus sind, den er auch irgendwie operiert. Es wird da immer auch versuchen, ja, da genau, das kommt dann auch mit uns, wenn ich vorweggenommen habe, sagt man, falsch, ja, wenn man das in Hand hat, dann geht es ihm noch schlechter als vorher. Ja, ja. Fände ich ganz gut, dazu vorzufahren. Pause wie lange? 10 Minuten oder? Also ich will ja nur sagen, das ist eben die Frage der Erkenntnis. Machen wir mal die Fenster. Dürfen wir die Fenster auf? Zweite Runde sozusagen. Ich finde, dass das Gute und Erfrischende an diesem Text für mich so die Hauptsache, die ist, dass Kral eben, wie er es auf Seite 292 oben sagt, stark macht die Praxis als das Kriterium für Erkenntnis, als die erkenntnistheoretische Konstitutionskategorie, wie er sagt. Also sie konstituiert die Wirklichkeit durch die Praxis der Menschen, diese Kategorie. Das heißt, es ist auch eine Seinskategorie, das ist das Handeln der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Sein. Das konstituiert sowohl dieses Sein, dieses gesellschaftliche Sein, das immer total historisch ist, kein statisches, und damit dann auch das Bewusstsein, dass dem in irgendwelchen verdrehten, verkehrten, aber auch sozusagen richtigen auch Formen ideologisch, ideell entspricht. Ne? Aber eben, es kommt ja uns auf die verkehrten Formen an, sozusagen den realen Schein, wie der dann eben in einem realen, aber eben nicht realen falschen Schein, sondern so eine Adäquatheit reinkommt, was natürlich eine Approximation, ein Annäherungsprozess ist, und da hat dann Kant auch wieder sein Recht, ne, zu sagen, immer Skepsis ist berechtigt gegenüber den Bewusstseinsformen, die wir von unserer Praxis haben und so. Das finde ich gut, dass er das also nicht hinter Kant zurückfällt, so habe ich dein Referat auch verstanden, er fällt überhaupt nicht hinter Kant zurück, was er etwa Lenin vorwerfen würde. Das muss man dann in einer eigenen Lenin als Philosoph sozusagen oder Lenin als Ideologiekritiker oder Lenin als historischer Materialist-Diskussion müsste man das dann überprüfen, ob er damit recht hat. Das können wir aber jetzt hier nicht tun, wir können das nur anreißen. Aber dass er überhaupt die Praxis so stark macht, das ist total urmarxisch, würde ich mal sagen, ne? So auf Seite 292 oben. Das finde ich einen Knoten, den man in der Hand behalten kann bei ihm und wo man dann weiter tasten kann, wohin er dann damit gerät, wenn er sich so stark an Adornos Ausprägung der Erkenntniskritik und so ein Rätsel, die dahinter stehen, so orientiert. Mhm. Gut, aber ich habe, also dann hätte ich da nochmal eine Nachfrage. Also ich kann jetzt auch diese ganzen philosophischen Kategorien sozusagen jetzt nicht adäquat reproduzieren, also die ihr aufgeworfen habt, aber mir ist schon einigermaßen deutlich geworden, dass es euch darum geht, praktisch diese erkenntniskritische Linie im Kralschen oder was Kral behauptet, sozusagen auch im Marxischen Denken, eher abzuschwächen und zu relativieren und demgegenüber zu sagen, also die Ontologiekritik von Kral ist andererseits auf der anderen Seite sozusagen übertrieben und mit, also was ihr dann vielleicht mit Lukács oder so sagen würdet, also Ontologie, die hier von Kral kritisiert wird mit Adorno, ist praktisch eine andere Strömung, eine andere theoretische Linie im Marxismus, die eigentlich weiterführt als Erkenntniskritik. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil mir zumindest jetzt erstmal das spontan bei Kral einleuchtet, dass er sagt, dass die erkenntniskritische Fragestellung mit einem revolutionstheoretischen Index behaftet ist, also nämlich mit dem Index der Rolle von Spontanität, Bewusstsein und Willen in der Veränderung. Und dass also praktisch diejenigen Marxisten, die den Spontanität, Bewusstsein und Willen als Motoren und Motive gesellschaftlicher Veränderung wahrnehmen, sich auch natürlich darüber bewusst werden müssen, wie gesellschaftliche Praxis üblicherweise und spontan in der Gesellschaft reflektiert wird und wie politisches Subjekt oder wie politische Subjektivität sich hinaufarbeiten kann oder hinausarbeiten kann aus dem, was du vorhin praktisch den kurz geschlossenen Zusammenhang von Warenform und Denkform meinte. Also das leuchtet mir zunächst bei Krahl eigentlich ein, dass eine sich neu formierende politische Subjektivität also ihren eigenen spontanen Eindrücken erstmal misstrauen muss, weil sozusagen der Schleier von Warenfetischismus und warenförmigem Denken dermaßen dicht ist, dass man ihn nicht einfach hinwegwischen kann und so weiter. Und das finde ich eigentlich erstmal sozusagen ganz klugen Gedanken und also dann mit sozusagen der kritischen Theorie auch zu den Wurzeln sozusagen der Aufklärung zurückzugehen, die sich selbst ja erstmal, also oder im Kantschen Sinne, sich selbst ja erstmal nicht mehr unmittelbar naiv war, sondern sich erstmal sozusagen dem Selbsttäuschungsverdacht aussetzte. Wenn das sozusagen der Marxismus sich auch erstmal dem Selbsttäuschungsverdacht aussetzt, finde ich das jetzt irgendwie zur Konstitution einer politischen Subjektivität nicht verkehrt. Kann sein, dass ich da gerade erkenntniskritisches Anliegen völlig missverstehe, aber spontan und finde ich total cool. Also ich finde, da sind einige Bedingungen, Voraussetzungen, die er nimmt, die überhaupt diese Art von bürgerlichem System ermöglicht. Also das heißt, dieses durchschlagende, identische zwischen Warenform und Denkform, ja, hängt zusammen mit der Vorstellung, dass die Massen jetzt auch eben Grundbedürfnisse befriedigt bekommen. Hier steht ja sogar, dass in der Krise das System eben das Elend, also auch das materielle Elend, auch in seiner Krisensituation basiert. Darauf basiert das Ganze. Das ist ja Marcuse und da gibt es die Kritik von Matic dran, dass er sagt, ja, die Frankfurter Schule verwechselt was. Es ist nicht so, dass das Kapital dafür da ist, die Bedürfnisse der Massen zu befriedigen, sondern dass es ein Zwischenstadium ist. Das ist die Kritik von 1900. Ich finde, dass das Gute und Erfrischend an diesem Text, für mich so die Hauptsache, die ist, dass Krahl eben, wie er es auf Seite 292 oben sagt, stark macht die Praxis als das Kriterium für Erkenntnis, als die erkenntnistheoretische Konstitutionskategorie, wie er sagt, also sie konstituiert die Wirklichkeit durch die Praxis der Menschen, diese Kategorie, das heißt, es ist auch eine Seinskategorie, das ist das Handeln der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Sein. Das konstituiert sowohl dieses Sein, dieses gesellschaftliche Sein, das immer total historisch ist, kein statisches, und damit dann auch das Bewusstsein, dass dem in irgendwelchen verdrehten, verkehrten, aber auch sozusagen richtigen auch Formen ideologisch, ideell entspricht. Ne? Aber eben, es kommt ja uns auf die verkehrten Formen an, sozusagen den realen Schein, wie der dann eben in einem realen, aber eben nicht realen falschen Schein, sondern so eine Adäquatheit reinkommt, was natürlich eine Approximation, ein Annäherungsprozess ist. Und da hat dann Kant auch wieder sein Recht, ne, zu sagen, immer Skepsis ist berechtigt gegenüber den Bewusstseinsformen, die wir von unserer Praxis haben. Und so. Das finde ich gut, dass er das also nicht hinter Kant zurückfällt, so habe ich dein Referat auch verstanden, er fällt überhaupt nicht hinter Kant zurück, was er etwa Lenin vorwerfen würde. Das muss man dann in einer eigenen Lenin als Philosoph sozusagen oder Lenin als Ideologiekritiker oder Lenin als historischer Materialist-Diskussion müsste man das dann überprüfen, ob er damit recht hat. Das können wir aber jetzt hier nicht tun, wir konnten das nur anreißen.

Und da gibt es die Kritik von Matic dran, immerhin, dass er sagt, ja, die Frankfurter Schule verwechselt was. Es ist nicht so, dass das Kapital dafür da ist, die Bedürfnisse der Massen zu befriedigen, sondern dass es ein Zwischenstadium ist. Das ist die Kritik von 1972 ungefähr von Matic. So, und in die Situation kommen wir. Das ist keineswegs so, dass das System eben die materielle Basisversorgung auch in den Metropolen nicht, kann es nicht mehr befriedigen. Das ist eine ganz andere Situation als in der damaligen Zeit. Jeder muss ja bedenken, in unseren Köpfen in den 60er Jahren wurde in den Gymnasien wurde uns ein Produktionsfetischismus der besonderen Art eben geboten. Ideologieproduktiv war es notwendig, zum Beispiel auch den Zugriff der Deutschen potenziell auf die Atomwaffen. Ne? Wurde ein totaler Kurs gehämmert eben zum Ausbau der Kernenergie als die Rettung der Menschheit und der grünen Revolution weltweit, und das haben wir alle geglaubt. So, aus der Situation kommen wir, ne? Und das ist auch das, die Verblendung, also die Dichtheit des Tauschverkehrs, die doch eine wichtige Rolle spielt. Und so schien eben der Kapitalismus in 50er und 60er Jahren eben quasi die Massen befriedigen zu können. Und das ist meines Erachtens historisch, erleben wir da einen Bruch, an dessen Anfang wir gerade erst stehen. Aber ich würde nicht sagen, also ich würde das nicht zu so einer, also es hört sich für mich jetzt erstmal wieder auch, würde ich auch jetzt erstmal vielleicht als Unverständnis eher formulieren. Für mich hört sich so an, als wenn das sozusagen, als wenn das so ein Zurückgehen ist, also dass wir wieder eine vorkralsche Situation sozusagen erlangen, also wieder eine vor. Nein, also das, was du meinst, also dass die Bedürfnisbefriedigung sozusagen gerade nicht mehr vom Kapitalismus eher nicht mehr geleistet wird, als wenn jetzt die das bleibt in der Dimension dieses ökonomistischen Verständnisses meiner Meinung nach. Überhaupt nicht. Dann verstehe ich es nicht. Ja. Ja, aber ich will doch gerade auf der Platz am Futtertrog korreliert und also konstituiert natürlich das Klassenbewusstsein. Und gerade die sozialen Stellungen des deutschen Spießers mit seinem Haus und seiner Verschuldung, des Facharbeiters, der Arbeiteraristokratie im Weltmaßstab, ist natürlich, scheint eben das zu sein, was diese Verdinglichung fast identisch quasi, Mentalitäten, die Bewusstsein, dass einer dichten Totalität eben des Warenverkehrs und der Verblendungszusammenhang ist eben bestätigt. Aber ich glaube nicht, dass wir für die Zeit, das ist kein Zurück, sondern das ist eher ein Danach. Die Leute sehen den gesellschaftlichen Reichtum, ja, und sehen gar nicht mehr ein, dass sie es nicht sich aneignen können. Ja, so kleine Pflanzen wie Luxus für alle, dass sie überhaupt dass das eine Parole wird, die mehr Leute umfasst, da wärst du früher für totgeschlagen worden. Des deutschen Ehre ist Arbeit und sonst nichts. So, das heißt also, das wird anders aufgehoben. Das ist eben, das geht eine Zeit lang als die Fiktion dieses absteigenden Kleinbürgertums, ist, dass das eben auch vernichtet ist hier. Israel ist hier zum Beispiel vernichtet, innerhalb von 3 Jahren vollständig der Mittelstand weggebrochen. Und ähnliche Formen werden wir auch in der deutschen Provinz erleben, wenn das Handwerk jetzt unter die Räder kommt. Ja, okay. So, ich will nicht, das ist nicht materialistisch, sondern die materialistische Basis, ökonomistisch überhaupt nicht, sondern ich will ja, einen Moment, sagen wir mal so, ich argumentiere ökonomisch, weil ich die Subjektivitätstheorien, ist nicht meine Arbeits. Ja, ja, nee, okay. Aber ich will ja gerade, sonst wäre ich doch gar nicht hier, wenn ich nicht genau die vermittelte Klassenbewusstseinsfrage hätte. Aber es ist nicht mein Metier, Psychologisten. Das sind andere zuständig in der Arbeitstag. Für den subjektiven Faktor. Ja, aber wir können ja nicht die ökonomische Situation der unbedingten Notwendigkeit gegen die Tendenz der fallenden Profitrate radikal vorzugehen. Okay. Radikal. Aber du hast jetzt praktisch gemeint, dass diese Diagnose der unmittelbaren Entsprechung von Waren und Denkformen praktisch sehr zeittypisch ist. Ja. Also sozusagen eine... Massenkonsum, ja. Und okay, und da, nur dafür auch Geld, also Geltung beanspruchen könne. Aber das bezieht sich dann ja eher sozusagen auf die Popularität dieser These als auf ihre Entstehung oder ihre eigene Ausformulierung. Denn bei, also keine Ahnung... Ja, das ist eine Durchsetzungsgeschichte dieser... dieser scheinbaren eines Kapitalismus, der selbst in der Krise, wie hat er es denn so schön geschrieben, so war die Vorstellung. Ja, scheiße, diesen Satz von, kannst du den nochmal? Seite 293, Mitte unten. Hochkultivierte Bedürfnisse. Ja, ja. Rolle, das heißt ja auch, dass diese gesamte erkenntniskritische Reflexion das unmittelbar Fragen des gesellschaftlichen Fortschritts betrifft und zum Zweiten und zum Zweiten, was das Wesentliche ist, die veränderte Rolle der Subjektivität in einem System hochzivilisierter Bedürfnisbefriedigung, das nicht mehr auf materiellem Elend auch in seinen Krisensituationen basiert, feststellt. Und das wage ich sehr zu bezweifeln. Das ist eine andere, die Formation. Ich weiß ja nicht, ob die Brot und Spiele im Massenmaßstab entwickeln, ob sich das leisten können. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Aber es ist auch nicht billig, um die Aufstände. Es ist eine, das ist eine objektive Seite des Kapitals. Eher läuft es auf große Euthanasie- und Kryptanasie-Geschichten hinaus. Deswegen, ich will das mal so in den Raum stellen, also vom, rein von der Logik, wie der kapitalistische Apparat, Staatsapparat, integrierte Etatismus und wie man es nun bezeichnen will, Monopol, Kapitalismus, sonst was oder das integrierte Spektakel oder sonst wie, ne? Diese Chiffren für diesen Apparat, den Herrschaftsapparat, dessen Movens die Verwertungs-, die Konkurrenz der sich verwertenden Kapitalgruppen ist, Weltmaßstab, da würde ich sagen, das deutet ja nach den Bewegungsgesetzen, wie wir sie bisher geschichtlich und logisch natürlich, aber auch geschichtlich bestätigt bekommen, immer wieder, in diesen Zyklen auch, diesen sich eskalierenden, spiralförmigen Zyklen, läuft auf das hinaus, was Adorno eben in negative Dialektik da in seinem kategorischen Imperativ als Auschwitz oder Ähnliches. Und dieses oder Ähnliches wird bei diesem Imperativ sehr gern vergessen, auch von extrem Antideutschen oder sowas, oder Antideutschen, ja. Sie denken gar nicht an dieses und Ähnliches oder Ähnliches, was zu verhindern gilt. Da würde ich nur an der Stelle mal drauf. Es läuft von der Logik des Kapitals auf hochgradige Techniken der Euthanasie und Kryptanasie dieser überflüssigen Menschen schon längst aus. Das kann man Kapital 1 schon nachlesen. Und das ist aber Kryptanasie heimliche, also du kannst nicht die alten Leute, die nicht mehr verwertbar sind oder die ganzen Dementen oder was weiß ich, einfach abspritzen zunächst mal. Das wird das Kapital schon gern tun. Und seine ja, aber es läuft ja so. Ah, das kann's, es will dahin, aber das hat Vorformen. Nimm Holland als klassisches Beispiel, wo die Kryptanasie, das heißt also, der Arzt kommt in die Klinik und sagt, ich will diesen Alten nächste Woche hier nicht mehr sehen. Und dann wird mit ein, wird gesetzlich Handhabe, werden die Leute dann also, bitte erlöst mich doch. Leute rufen im Radio bei Hörersendungen an, ich habe das schon vor 10 Jahren mal verfolgt, ja. Ach, ich habe das ja so schön hingekriegt, ich habe da jetzt einen Schein und da kann man, da darf man mich, wenn ich will ja meinen Verwandten nicht zur Last fallen und wenn es soweit ist, dann bitte, bitte killt mich, so ungefähr. Da sind doch stolz drauf, gerade diese vorauseilenden knechtsinnigen Deutschen. Solche Scheiße ist das halt. Also auch die Pauperisierten, so, ja, Leute, die also nicht mal lohnabhängig sind oder entlaufene Lohnsklaven wie ich oder so, die wissen, was auch um die Existenzängste, die das auslöst, atmosphärisch. Was passiert mit mir? Also ich sage ja auch, ich sagte gestern den jungen Gemüse und so über Revolution, so meine Alterssicherung kann nur die Revolution sein. Sonst habe ich keine Alterssicherung. Die spritzen mich ab oder wenn es bei mir nicht mehr so gesundheitlich, wenn ich nicht mehr joggen kann oder was, ich weiß nicht, was die da mit mir machen. Ja? Irgendwo wegsperren und das ist vollkommen klar, das war mir schon lange klar. Und das sind halt die Tendenzen, da muss man genau darauf achten, dieses Auschwitz und Ähnliches oder Ähnliches. Ja, das ist ja. Ich wollte es nochmal in den Raum stellen an dem Punkt mit Krise, Krisenentwicklung und das war damals in der Zeit des Welfare States, Consumer Capitalism und so weiter, war das der Affluent Society, ganz da war das in der Marcuse Adorno-Kral-Zeit ein ganz anderer realer Schein. Ja, das müssen wir heute sehr historisch lesen. Darum geht es ja wohl, ne? Ja, genau. Ja, nur was, ich würde trotzdem also darauf beharren wollen, dass sozusagen, also der wo wir jetzt eigentlich noch nicht bei dem Abschnitt Klassenbewusstsein sozusagen sind, dass die Phase, die dadurch laufen wurde und die eine Veränderung des kapitalistischen Systems auch die Produzenten erfasst hat in ihrer Strukturierung, auch ein veränderten Klassenbewusstsein Begriff mit sich gebracht hat und der jetzt auch, wenn die ökonomische Situation oder der autoritäre Staat andere Mechanismen als in den 60er Jahren wieder sozusagen auffährt, die veränderte Struktur in den Produzenten auch einen veränderten Klassenbewusstseinsbegriff, der auf der Höhe der Zeit sozusagen, also alle Integrationen, die Kral vornimmt, weiterhin beinhalten muss, nämlich auch die der subjektiven Konstitution, die das Proletariat sozusagen ausmacht. Und darum geht es eigentlich, also geht es mir im Wesentlichen, dass wir natürlich, ich würde auch nicht jetzt, und das so lese ich allerdings auch Kral nicht, dass er jetzt sich sozusagen in erster Linie sozusagen festlegt auf diese Situation. Er ist halt in der Situation, in der er schreibt, und da ist es dann ja auch richtig, das so zu erwähnen, ja. Aber kategorial ist es nicht mal wesentlich in seinem Gedankengang notwendig. Doch, sozusagen. Das sehe ich auch. Ja, das würde ich eben, ja, okay. Also, aber ich, die Identität mit dem Tauschverkehr, um die geht es ja die ganze Zeit. Ja, und das kommt halt daher, das kommt halt daher, weiß ich nicht, eigentlich können wir dann auch. Gut, wir können es ja auch Text so stehen lassen zunächst. Ja, also. Dass es eben wesentlich sich nicht verändert hat, sondern heute unsere Aufgabe ist daran, weiter also so anzuschließen. Ich will es nochmal von meiner Seite hier, um mal schreiben zu können. Was heißt das jetzt hier in diesem Kontext? Das ist mir auch noch gar nicht so klar an diesem Passus. Das heißt also, dass diese gesamte erkenntniskritische Reflexion mit dieser Krisenhaftigkeit, die wir jetzt historisch nochmal in Kontrast zu geholt haben und so. Was heißt da jetzt genau, so verstehe ich dich. Wir müssen fragen, was heißt diese gesamte erkenntniskritische Reflexion? Was heißt das? Was heißt das sozusagen die ganze Zeit damals und Jetztzeit und so, ja, und insbesondere in der Jetztzeit? Das willst du doch auch, da willst du doch hin. Also ich auch hin, hatte gestern schon mal kurz erwähnt. Das ist die Frage dieser Erkenntniskritik hinter die wir nicht zurückwollen mit unserem Ideologie-Ding und so, überhaupt nicht zurückwollen. Das ist davor Kant, ist klar. Das ist letztendlich ja Kral um eine Erweiterung auch des Erweiterung ist ja doch des Klassenbegriffs, Klassenbewusstseinsbegriff geht, in dem Sinne, in dem was in seiner Zeit stattgefunden hat, nämlich die Umsetzung der dritten technischen Revolution, also die Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses über die Verwissenschaftlichung, massenhafte Verwissenschaftlichung von geistiger Arbeit, Integration in den Produktionsprozess, auch die Entfremdung eine neue qualitative Stufe erreicht hat, die über die rein körperliche Entfremdung, dass man sich als wahre Arbeitskraft verkauft, auch seine Gedanken, sein Subjekt sozusagen verkauft, in dem Sinne, als dass tatsächlich mein geistiges Produkt auch zur Ware wird. Und dieser qualitative Sprung ist heute nach wie vor gegeben. Also nach wie vor sind wir in den Bedingungen, dass auch wenn wir prekarisiert und pauperisiert werden, selbst wäre es also eine falsche Schlussfolgerung, jetzt sozusagen wieder in, also dass der politische Kampf sozusagen jetzt dann wieder eine Frage sozusagen der ökonomischen Mittel wäre, sobald wir also nicht mehr uns der Konsum nicht mehr sozusagen entzogen würde, als wenn das sozusagen das politische Schlachtfeld wäre, sondern da wird dann nach wie vor vergessen, dass dass auch die Entfremdung eine weitere Dimension erhalten hat und in uns beinhaltet. Auch wenn wir das jetzt in streng materiellen Kämpfen gerne wieder vergessen wollen. Also wenn es einfacher fällt, sozusagen uns jetzt im angesichts der Bankentürme hier sozusagen auch konkretere Klassenfeinde sozusagen vorzustellen. Ich kann dir nicht folgen. Es klingt so raunend. Was sagt das? Das hört sich gut an. Raunend ist gut. Also irgendwie, was für Entfremdungsebenen oder Schichten oder Formen oder die neue Formen? Als Beispiel ist eine höhere Stufe der Entfremdung. Genau. Aha. Oder wir könnten es ja vielleicht nochmal anders sagen. Also die Veränderung des Arbeitsprozesses, also sozusagen die. Also das wirkliche Reinsaugen irgendwie sozusagen aller Fähigkeiten und Fertigkeiten praktisch. Das ist eine andere Form der Entfremdung im Arbeitsprozess, wenn du sozusagen nicht nur in Leitungsfunktion sozusagen, wenn du irgendwie aus dem Scheiß rauspapperst, irgendwie die Rübe nicht abschalten kannst und so weiter und so fort. Also jede Lieblingsbeschäftigung, jedes Hobby, jede Sache, die man irgendwann mal affektiv besetzt hat sozusagen, wird noch irgendwie in den Prozess reingezogen. Wäre für mich eine Beschreibung dieser neuen Qualität, also wo es sozusagen sicherlich die Wissenschaft als Produktivkraft mit vorrangig geworden ist. Ich sage mit vorrangig, weil dieser Prozess immer noch im Gange ist. Aber sozusagen der Grad von Intensivierung der Arbeit, wo sozusagen wirklich Hirn und Nerv, was irgendwie im marxischen Arbeitsbegriff mal so gesetzt wird, auch wirklich da in einer ganz anderen Art und Weise mit einbezogen ist. Das ist tatsächlich so eine Qualität, würde ich sagen. Naja, aber da ist nur das negatorische Element davon. Das wird aber gerade irgendwann auch wieder aufgehoben, weil das Dilemma der Negation des Menschseins ist ja des bürgerlichen Menschen und nicht des freien Menschen, der eben einer freien Assoziation und dies, also auch dieser Wissenschaftler, der eben da so gedacht wird. Die Dialektik ist aber eben aus meiner Sicht zugleich eine andere. Also auch bei Kral bearbeitet ja auch eben das Kapital fix als Wissenschaft ja auch quasi being man himself und darin liegt eben da liegt dann im Grunde das Kryptische eben von Warenform und Denkform. Es gibt ja diese bedenkliche Stelle des Bruches bei Sonrete, dass er die Formbestimmtheit der Wertform ableitet und dann daraus eben eine Identität zu wissenschaftlichen Formen, Denkformen konstruiert. Ich sage, weil ich natürlich Anti-Kantianer bin. Er konstruiert die und dann kommt nämlich der Punkt, wo er sich selbst fragen muss, wie kommt es denn, dass solche allgemeinen Formen, solche Abstrakta, die quasi das, also die Logik, das Geld des Geistes, ja, dass eben plötzlich trotzdem die Wissenschaftler mit diesen Formeln im daseinenden Arbeitsprozess angreifen können, obwohl es scheinbar, er hat es ja wirklich die Wissenschaft dann konstruiert, in lächerlichster Weise, eben quasi als eine Denkform. Und was Marx ja schon in seinen, dass die Mechanik aus den Mühlensystemen entwickelt wurde. Aber das kann er als Kantianer nicht zulassen. Das heißt eben, die Kopplung ist eindeutig, Denken ist formbestimmt, wertformbestimmt, ist Tauschverkehr und das Schisma ergibt sich aber in der Praxis, dass diese Formen in der Wissenschaft tatsächlich sich in der Praxis bewähren, also wahr sind, nach der Feuerbach-These. Das heißt, da wird eben sehr deutlich der kantianische Reduktion auf die eine Seite. Und von daher ist Wissenschaft zugleich nach Kral ja mit das befreiende Moment. Die Arbeitsteilung und das Durchgehen, das ist doch Marx, das heißt Jubel, das Durchgehen durch das Nadelöhr, von wo eben Arbeit quasi als Berufung, als konkrete Arbeit genommen wird, wird von Marx auch geradezu bejubelt, dass das eben zitiert mit einem amerikanischen Arbeiter, mit einem französischen Arbeiter, der in den USA ging und sagte, er schrieb zurück, ach, ich war Buchdrucker und dachte, ich kann nichts als Buch drucken. Hier habe ich gelernt, dass ich Kessel flicken kann, dass ich und dann 15 Berufe. Lehrer. So, das heißt, die Befreiung von der Bornierung der konkreten Arbeit, diese aufzunehmen in der Maschinerie als als automatisches Weberschiffchen eben ermöglicht, die Maschinen machen zu lassen und nur noch einzugreifen, das kann doch erst erzeugen, das Individuum, das an jedem Platz arbeiten kann auf diesem Globus, nicht mehr an die Maschine gekettet ist vor Ort, sondern eben die Dialektik des Sesshaftigkeit, der Agrikultur endlich in der Nomadenhaftigkeit in Ausgleich gebracht wird und die Leute dort arbeiten, wo sie andere, die Radix des Menschen ist, der andere Mensch, mit denen was tun. Also das ist alles bei Marx im Grunde schon als bestimmte Negation dort aufgehoben. Und hier ist eine Verkürzung auf die Entfremdungsseite, die ich durchaus zugestehe. Und die ist auch eine Qualität dieses Prozesses und dieser Phase. Aber das ist eben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und das wird sehr gut bei Reinecke auch nochmal bearbeitet. Es bleibt nicht nur auf der Entfremdungsseite stehen, keineswegs. Dann müsst du kurz ich, noch. Ich stehe dir zu, ne, dass das stimmt, als übergreifendes Moment, ich aber eben das andere Moment sehen würde, nämlich dass doch Lean Man himself in dieser Produktivkraftwissenschaft das Kapital fix. Das müsste man jetzt kurz klären, was Kapital fix bei Marx ist, nur kurz als Definition, weil alles, jeder was weiß. In Produktionsmittel angelegt ist, wo heute ja die Wissenschaft mit das eigentlich der Kern überhaupt der Produktion ist. Ne? Da ohne kann er, wird ja nichts mehr hergestellt. Ohne eine wissenschaftliche Basis. Mit ihren Experimentierräumen, mit ihren Versuchsanordnungen, mit ihren Designern und so weiter bis zum fertigen Produkt. Das Produzieren ist ja gar kein Problem mehr. Machen wir ja mit dem Garant. Sondern das Ding. Aber du bist ja so Erwiderung erstmal dran. Und das ist doch genau das, was wir nur anders, dasselbe müssen wir nur anders machen, gemeinsam. Ist die ganze Scheiße gehalten. Nee, das glaube ich also tatsächlich nicht. Und zwar in dem Sinne, dass dieses Being Man himself, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gerade habe ich auch, glaube ich, gestern schon gesagt, dass das eben gerade ja nicht den bornierten Menschen sozusagen beinhaltet, der hier nur himself sein kann, sondern dass in dem menschlichen Wesensbegriff, den ich sozusagen vertreten würde, eben auch das Gesellschaftliche angelegt ist, also das Intersubjektive, und dass eben der nicht überbrückbare Widerspruch im Kapitalismus ist, der eben nicht sozusagen vom Kapitalismus organisiert werden kann, gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, in dem Sinne, dass tatsächlich Intersubjektivität entstehen kann. Und da, nur ganz kurz dazu nochmal, weil das direkt auch mit der, also eben diesem Praxisbegriff, dass die Wissenschaft ja Wahrheit sozusagen sich als sie wahr erweist, ist meiner Meinung nach auch eine verkürzte Auslegung der Feuerbachs Thesen. Nämlich deswegen, also weil ich zitiere einfach mal Krall, und dem Verständnis würde ich mich anschließen. Wobei Praxis nicht nur das Medium ist, in dem sich die Adäquation passivisch verifiziert oder falsifiziert, sondern in dem diese allererst produziert und verhindert wird. Also das heißt, in der Praxis entscheidet sich sozusagen, was jetzt wahr wird. Produziert der Kapitalismus Wahrheit, produziert die Wissenschaft Wahrheit, indem sie Realität schafft. Aber in der Alternative wird eine andere Wahrheit produziert. Da ist ein Wesensunterschied in der produzierten Wahrheit sozusagen vorhanden, die nicht, es gibt keine Wahrheit, die wir sozusagen entfalten müssen, sondern es gibt eine Wahrheit, die wir zu erarbeiten haben. Also was und wie produziert wird und nicht mehr genau das Produkt im Vordergrund. Das hatte ich aber auch, ich hatte nur den Prozess im Vordergrund. Ja, nur es würde sich, okay. Also sonst wir wollen ja, vom Produkt her gesehen ist das ja absolut lächerlich, weil es ja dann, dem sieht man es ja nicht an, wer es angebaut hat. Ne? Doch, das würde ich schon sagen. Also wie gesagt, das beste Beispiel, wie gesagt, immer wieder, wo das Auto irgendwie, ich würde sagen, im Sozialismus wird es keine Autos geben, weil das ist ein Ausdruck für individualisierte Form von Das werden die schon selbst entscheiden, mein Lieber. Nein, ja, aber ich, also als Beispiel. Ja, genau, aber also das ist tatsächlich Ausdruck einer bornierten. Jedenfalls keine Autogesellschaft, wie wir sie haben. Ja, also es ist ein vereinzelter Verkehr. und so. Für Zeppelin, aber wenn die von selbst regeln. Auch nicht schlecht, genau. Ja, nee, das meine ich, aber indem wir das selbst regeln, da ist jetzt das, was auch mit konkreter Utopie sozusagen gemeint ist, das sind tatsächlich die, die Umsetzung der, der offenen, ne, also der, der, der radikalen, also der, der tatsächlich der, der gesellschaftlichen Bedürfnisse in konkreter Praxis, schafft dann tatsächlich auch eine neue Praxis. Und das, das hat dann natürlich auch Rückschlüsse, meiner Meinung nach, oder da werden wir nachher dann in der Organisationsfrage noch kommen. Was bedeutet das für eine Organisation? Vielleicht müssen die Europäer und Japaner, wenn sie es denn machen, 10 Jahre noch viel mehr arbeiten, um eine gleichmäßige Entwicklung auf der Erde in Gang zu setzen. Als Beispiel nur. Kann doch sein, dass sie das sagen. Um eine gleichmäßige Entwicklung und Entzerrung hinzukriegen. Oder wie, ich will ja nur sagen, wir können ja nicht mehr, konkrete Utopie finde ich schwierig. Also der Begriff ist für mich ein Unding. Das ist eben Bloch. Und das, der Vorschein ist da. Marx hat alle wichtigen Elemente im Grunde, finde ich, sehr genau, also er, über alle Momente, wir sind auch im Moment die dabei, zusammenzustellen, ist im Grunde die, die Probleme, also die, die Formen des Kapitalismus, da hat er immer die bestimmte Negation. Bei fast allen Dingen. Bei der Arbeitsteilung, bei der Frage des Aufhebens der, Not, der überflüssigen Arbeit und so weiter, beim Lohnkapital ist das schon, und so weiter und so fort. Die müssen wir zusammenstellen, sowieso mal, um überhaupt, von, da geht nämlich, das ist kein Ökonomismus. Nein, aber was ist eine konkrete Negation? Ist nichts, eine bestimmte. Eine bestimmte Negation ist nichts anderes, meiner Meinung nach, als die konkrete Utopie, weil in der Negation, weil das nicht eine einfach negatorische negatives Abbild des Bestehenden ist, sondern weil in der Negation ja auch sozusagen das Wesen zur Entfaltung kommt. Das Wesen wird erst produziert auch. Also, ist ja das meine. Also, ist ja in der Umsetzung steckt auch schon eine Utopie, steckt auch, wenn ihr so wollt, das ontologische Moment, das sozusagen, wonach will ich auch. Noch nicht sein, sozusagen. Ja, genau. Aber der Übergang ist ja dann natürlich das Problem, ne? Wenn alle mitmachen, dann brauchen wir überhaupt über gar nichts mehr reden. Nee, das wäre so schön, da brauchen wir diesen Dreck nicht mehr zu machen, sondern gucken nach vorne. Gut. Aber so ist es ja nicht. Und da liegt schon, also mit der Utopie, die Fallen liegen ja an, den, an der Frage dieses Übergangs. Oder können wir nicht einfach, können die Europäer nicht sagen, jo, jetzt haben wir lange genug gearbeitet, jetzt sehen wir, machen wir mal ein Jahr Pause, alle Facharbeiter, und bauen keine Maschinen mehr für den Weltbedarf oder so. Das kann man ja nicht sagen. Oder kann das jemand sagen? Also ich würde das jetzt für eine bürgerliche. Ja, also nee, ne, also für eine. Nee. also eine Pseudokonkretion, würde ich sagen. Also, ne, also das führt, wir können nicht davon ausgehen, sozusagen, dass man jetzt tatsächlich ja, okay, das führt auch ab. Also ne, sozusagen das, das wäre Begriff bei dir da verstehen. Ja, nee, also genau, ich denke, also da da sehe ich eigentlich keine große Diskrepanz zu diesem zu dem Ontologiebegriff, also das ist direkt damit verbunden, also ist tatsächlich in dem Sinne, wie du es eben gesagt hast, mit dem noch nicht sein. Und ja, mehr kann ich da eigentlich auch schon fast gar nicht zu sagen. Also ich würde mal vorschlagen, dass wir das so erstmal stehen lassen, und ich würde behaupten, dass der Utopiebegriff, wie du ihn jetzt einführst, herangetragen ist an Krahls Anliegen, an Krahls Text auch. Ich selbst erinnere mich nicht, also irgendwo überhaupt von Krahl hier in dem Buch Konstitution und Klassenkampf überhaupt mal Utopiebegriff zu begegnen. Ja? Also das müssen wir mal gucken. Ich finde es also relativ herangetragen. Das war gerade in also dem Text. Also explizit, ja? Am Ende nicht. Ja, hier sehe ich es gerade. Gut, die Frage der konkreten Utopie. Alles zurückgenommen, ja. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Trotzdem finde ich es, also sein Denken, finde ich nicht eines der konkreten Utopie so sehr, sondern eines, also auf dieser Blochlinie der des Utopiebestimmung als, konkrete Utopiebestimmung als die Ontologie des Noch-Nicht-Seins, des Noch-Nicht-Seins und Vorschein und so weiter auf der ästhetischen Ebene, sondern ich empfinde es viel, viel Lukács näher.

Also angemessen, das schaffen wir nicht. Entnehme ich sozusagen deine Aussage, meine Unterstützung, das ist aber gerade auch so ein bisschen fliegenklatschenmäßig für euch ist. Wie Fliegenklatschen? Fliegenklatschen, also insofern, dass sozusagen, wenn du es jetzt nochmal stark machst, ja. Wie wir wissen, philosophiegeschichtlich nicht so bewandert, das ist so. Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl. Ja. Und dann fließen. Ja, also weil zum Beispiel jetzt mit der Utopiegeschichte. Ich habe ein gewisses Verständnis des Bloch'schen Utopiebegriffs und da sehe ich mich jetzt schwer in der Lage, sozusagen den tatsächlich fundiert sozusagen abzugrenzen gegenüber, also in, geschichtlich sozusagen abzugrenzen. Und da ist natürlich dann tatsächlich, auch ich sozusagen bin dann eher in der Lage, tatsächlich zu lavieren, dann um die Aussage dann einigermaßen klar zu kriegen, das will ich jetzt eigentlich sagen. Zum Utopie. Du brauchst doch nur das auf den Tisch zu legen. Nee, also, wir sind doch keine Fachphilosophen, die sich da gegenseitig irgendwie übertrumpfen Mit ihrem also, Fundus, sondern was wir uns darunter vorstellen, von unserer Alltagserfahrung her und unserem. Ja. Darauf kommt es ja drauf an, das ab. Also jetzt in diese Dichotomie Möglichkeit Utopie würde ich sagen, also jedenfalls, also wenn man das sozusagen begrifflich trennen will, dann würde ich schon sagen, dass das sich für mich so anhört, diese Differenzierung von Möglichkeit und Utopie, dass in der Utopie tatsächlich auch ein schöpferisches Moment enthalten ist, während das in den Möglichkeiten mir zu passiv klingt. Und nichts weiter sozusagen so deute ich auch Kral sozusagen, wie Kral damit sagen. Und letztendlich ist das sozusagen auch das, wie ich, also mein Bloch-Verständnis sozusagen, dieses schöpferische Moment halt nicht zu vernachlässigen, was eben tatsächlich auch in diesem Impuls, was ja hier in diesem Text auch der kritischen Theorie sozusagen implizit einschiebt, dass sie natürlich immer den Willen zur Veränderung haben und immer sozusagen ein Movens tragen, über das sie sich aber nicht Rechenschaft ablegen. Und dieses Movens, diesen Impuls oder dieses Schöpferische, das ist auch ein Anliegen Krals, das tatsächlich auch in die Reflexion mit reinzubekommen. Ja, die Modalkategorien sind eben also in der Hegelschen Wesenslogik sind ja die Modalkategorien, die also Notwendigkeit oder Wirklichkeit, Notwendigkeit, Möglichkeit und Zufall im Grunde den objektiven Prozess zunächst charakterisieren. Und bei Utopie ist natürlich das einzelne Subjekt. Also das ist schon eine subjekttheoretische Wende. Und da wäre dann eben notwendig eine Art Abgrenzung gegen den Utopismus ganz vieler kleinbürgerlicher Strömung, die ja einfach, wir packen die Ärmel hoch und machen mal los. Ja. Ne? Und machen eine Wechselbank oder was uns gerade so einfällt. Okay. Ne? So, und da muss man schon dann eben, wenn es ja gerade um erkenntniskritische Dimensionen geht, müsstet ihr euch dann schon da auch diese Flanke schließen lernen, also zu erarbeiten. Also nicht nur ihr, sondern nur weil ihr jetzt am Kral dran seid. Ich wollte gerne noch vielleicht, dass wir vielleicht abrunden für diesen Textabschnitt oder diesen Abschnitt, vielleicht können wir das so hinkriegen, diese Entfremdungsfrage, die du aufgeworfen hast und die du auch angeschnitten hattest, ne, das würde ich gerne noch in eine bestimmte Zuspitzung kriegen, weil ich das ganz, also diese neuen Ebenen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es ausgedrückt worden ist, diese neuen Ebenen von Entfremdung auch, um die es ging. Und da finde ich eben das, was du dann entwickelt hast als Intersubjektivität, ja, dass das genau auf das führt, was du angeklagt hattest, auch diese rauszukriegen, was die neuen Formen von Entfremdung gegenwärtig auch zwischen sind, dass das eine Art von Gesellschaftlichkeit ist, würde ich dann das so zusammenfassen oder beantworten wollen, diese aufgeworfene Frage, wie sich Entfremdung heute darstellt und seitdem auch entwickelt hat und wie er das so an so einer Schwelle, in so einer Schwellenzeit der 60s ja auch, die man eher bestimmen müsste, wenn ich sage Schwellenzeit,